Willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot der Film Im Rausch der Sterne. Im Englischen heißt der Titel Burned oder manchmal wurde er auch kurz vor Release noch Adam Jones einfach nur genannt. In dem Fall geht es um einen Sternekoch namens Adam Jones und dieser wird gespielt von Bradley Cooper. Und wir bekommen gleich zu Beginn des Films mit, dass Adam Jones eine Vergangenheit voller Drogen, Wahnsinn und Selbstzerstörung hat als Sternekoch und damit einigen anderen Leuten auch in seinem Umfeld geschadet hat. Doch jetzt ist er clean und er will wieder mitspielen und sucht sich daher ja sozusagen seine Ocean 11 oder seine Avengers der Sterneküche zusammen, um sich endlich den dritten Michelin-Stern zu erkochen. Und das ist im Grunde auch schon die ganze Story. Regie geführt hat hier John Wells, der auch im August in Osage County gemacht hatte, mit Meryl Streep unter anderem, den ich auch nicht schlecht fand. War zwar sehr, sehr eher ernst und eher tragisch, der Film, und hier ist deutlich mehr Humor dabei bei Im Rausch der Sterne. Aber generell tritt John Wells eher als Produzent in Erscheinung und führt selten Regie. Und das Drehbuch ist von Stephen Knight, der auch Madame Mallory oder Der Duft von Curry geschrieben hat. Aber auch dann so Filme wie Tödliche Versprechen, Eastern Promises. Also schreibt sehr unterschiedliche Sachen, aber bei Madame Mallory ist mir sehr ins Auge gestochen, weil das eben ja von der Thematik her ähnlich ist. Es geht auch um die feine und gute Küche eines Hauses. Und in dem Fall aber eben wird Helen Mirren durch Bradley Cooper ersetzt, sagen wir mal. Und generell schart sich in Bradley Cooper auch eine sehr internationale und bunte Besetzung. So haben wir hier zum Beispiel auch Sienna Miller als die Sous-Chefin von ihm. Daniel Brühl spielt den Restaurantleiter und auch den Sommelier. Omar Sy ist vielen wahrscheinlich aus Ziemlich beste Freunde bekannt. Matthew Rhys aus der Serie The Americans, Emma Thompson, Uma Thurman und auch in einer kleinen Rolle Alicia Vikander, die ich seit Ex Machina sehr, sehr gerne sehe und die auch nächstes Jahr in The Danish Girl zu sehen sein wird. Zu den Vorteilen von Im Rausch der Sterne. Man hat hier richtig gute Performances, also es ist auch ein Film, der davon lebt. Es geht eben um die Hitze und das, ja, und das Gefecht und auch den rauen Ton, der in Küchen an sich schon herrscht. Also mich hat das Thema auch interessiert, weil eben meine Familie Gastronomie-Hintergrund hat und ich da zumindest als Kind auch ein bisschen mitbekommen habe, wie rau es in Küchen zugehen kann. Und dabei war das noch nicht das Level, was hier natürlich erreicht wird durch diesen Druck, dass man ein bestimmtes Rating erreichen muss und eben auf einem extremen Niveau kochen muss und funktionieren muss. Und das war auch das, was mich am Film interessiert hat und das kommt hier im Film auch super rüber. Also hier gibt auch Bradley Cooper alles und schreit sich durch die Gegend und alles ist sehr hitzig und intensiv, aber diese Szenen sind auch sehr interessant dadurch und auch der Film ist auf diese Art und Weise eben geschnitten, also es ist ein sehr lebendiger und schneller Schnitt. Also ich weiß nicht, es gibt Szenen, da wird glaube ich pro Minute so circa, weiß nicht, 45 Mal geschnitten gefühlt und ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und macht natürlich nur dann Sinn für Leute, wenn man auch sich ein bisschen dafür interessieren kann, für diese Thematik. Aber wenn man das tut, dann ist diese Story wirklich sehr gut erzählt, sodass man tatsächlich selbst nur noch an das denkt, was in dieser Küche passiert. Und alles andere außenrum spielt auch für den Zuschauer keine Rolle mehr. So ist es nämlich auch für Adam Jones, die Hauptfigur. Der lebt wirklich dafür und alles, was da außenrum ist, erträgt er einfach. Hauptsache, er kann an seinem Traum weiterfeilen, diesen dritten Michelin-Stern sich zu erkochen. Und ja, natürlich muss er sich dann auch mit seiner Vergangenheit hier und da auseinandersetzen und mit seinem Verhalten, was er auch früher an den Tag gelegt hat. Aber alles in allem ist Im Rausch der Sterne ein sehr unterhaltsamer und auch wirklich flotter Film an vielen Stellen. Wenn ich negative Punkte nennen müsste, würde ich sagen, dass es ein bisschen zu viele Randfiguren und Nebengeschichten gibt. Also es eben, wie ich vorher gesagt habe, er sucht sich also seine Elite, seine Ocean's 11 oder Avengers der Sterneküche zusammen. Und jeder von denen bekommt, dadurch, dass er sie aufsucht und in seinem Restaurant vereinen möchte, so eine kleine Nebengeschichte, die angedeutet wird. Manchmal auch mit sehr viel Humor. Das muss man auch sagen, dass der Film auch es schafft, an einigen Stellen recht witzig zu sein. Aber diese Geschichten werden halt berührt und etabliert, aber es wird halt da dann doch in gar keiner Form später drauf eingegangen. Und das ist ein bisschen schade vielleicht. Nicht, dass der Film länger hätte sein müssen, das nicht, aber es ist ein bisschen komisch, dass man schon explizit sagt, wo da jemand herkommt, aus welchen Situationen. Also der eine zum Beispiel kommt, ohne jetzt da groß zu spoilern, aus dem Knast. Und die Hintergrundgeschichte, warum er im Knast ist, wird so leicht angedeutet. Aber das klingt so interessant, dass man eigentlich gerne wissen würde, wie sich das ergeben hat oder war. Ich hätte noch ein bisschen mehr Hintergrund zu den Figuren gerne gehabt. Vor allem auch zu Sienna Miller, das ist mit die interessanteste Figur neben Bradley Cooper. Spielt eine alleinerziehende Mutter, die eben auch auf diesem Level hier mitarbeiten und kochen will. Und das opfert, da gibt es natürlich Opfer, die man im Privatleben bringen muss. Und das ist eine sehr, sehr interessante Figur, für die ich mir ein bisschen mehr Tiefe noch gewünscht hätte. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Negatives. Man könnte vielleicht sagen, dass das letztliche Finale des Films, das Ende, etwas zu ruhig ist, also dass da nicht doch nicht genug ja, Überraschung dann mitkommt, weil es im Film vorher natürlich ein paar Mal so ist. Aber eigentlich sind das jetzt schon eher Kleinigkeiten. Ich fand Im Rausch der Sterne wirklich sehr unterhaltsam, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, man kann es natürlich nur dann empfehlen, wenn man mit der Thematik an sich was anfangen kann. Wenn man sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, was da Leute durch die Gegend kochen, ja, dann nicht. Also ich bin selber auch kein großer Koch oder sonst was, in keinster Weise. Aber ich fand diese Geschichte einfach sehr interessant und diese Dynamik, die das hat und diese Szene, wo es dann wirklich, wo dann alle ziemlich implodieren in dieser Küche oder doch in Bradley Coopers Fall doch eher explodieren, ist schon sehr, sehr spannend und interessant und man sieht es, man sieht diese Performances einfach gerne. Und insofern kann ich, wenn man diese Woche ins Kino gehen möchte, wenn überhaupt, dann auf jeden Fall Im Rausch der Sterne empfehlen, fand ich wirklich sehr unterhaltsam. In diesem Sinne, bis zum nächsten Toffer Offer Podcast.